Erster Nemi hatte einen reichen Verwandten ihres Mannes, der Boas hieß und aus Elimelechs Familie stammte. Zweiter eines Tages sagte Ruth, die Moabiterin, zu Nemi, ich möchte aufs Feld gehen und Ehren sammeln, wo jemand freundlich zu mir ist. Nemi antwortete ihr, geh, meine Tochter. Dritter Ruth ging aufs Feld und sammelte Ehren hinter den Schnittern. Zufällig gehörte dieses Feld Boas, der aus Elimelechs Familie kam. Vierter Boas kam gerade aus Bethlehem und begrüßte die Schnitter mit den Worten, Jahwe sei mit euch. Sie antworteten ihm, Jahwe segne dich. Fünfter Boas fragte seinen Diener, der für die Schnitter verantwortlich war, wem gehört dieses Mädchen? Sechster der Diener, der über die Schnitter gesetzt war, antwortete, es ist ein Mädchen aus Moab, das mit Nemi aus dem Land Moab zurückgekommen ist. Siebter der Diener sagte, sie habe gefragt, ob sie hinter den Schnittern Ehren sammeln dürfe, und sei dann seit dem Morgen ununterbrochen hier gewesen, ohne sich auszuruhen. Achter Boas sagte zu Ruth, hör zu, meine Tochter. Geh nicht auf ein anderes Feld zum Ehren sammeln und geh auch nicht von hier weg, sondern bleib bei meinen Mädchen. Neunter bleib auf dem Feld, wo sie schneiden, und folge ihnen, denn ich habe meinen Knechten gesagt, dass sie dich nicht stören sollen. Wenn du Durst hast, geh zu den Gefäßen und trink von dem Wasser, das meine Knechte schöpfen. Zehnter da warf sie sich mit dem Gesicht auf die Erde und fragte ihn, warum bist du so freundlich zu mir und beachtest mich, obwohl ich eine Ausländerin bin? Elfter Boas antwortete ihr, mir wurde alles erzählt, was du nach dem Tod deines Mannes für deine Schwiegermutter getan hast. Man hat mir auch berichtet, dass du Vater, Mutter und dein Heimatland verlassen hast, um zu einem Volk zu gehen, das du vorher nicht kanntest. Zwölfter möge Jahwe dir für deine Taten vergelten, und mögest du vollen Lohn von Jahwe, dem Gott Israels, erhalten, unter dessen Schutz du gekommen bist, um Zuflucht zu suchen. Dreizehnter sie antwortete, sei mir gnädig, mein Herr. Denn du hast mich getröstet und freundlich mit deiner Dienerin gesprochen, obwohl ich nicht einmal so bin wie eine deiner Mägde. Vierzehnter zur Essenszeit sagte Boas zu ihr, komm her und iss von dem Essen und tauche dein Brot in den Weinessig. Sie setzte sich neben die Schnitter, und er gab ihr geröstete Körner, so dass sie genug essen konnte und sogar noch etwas übrig hatte. 15. Als sie aufstand, um weiter zu sammeln, befahl Boas seinen Knechten, lasst sie auch zwischen den Gaben sammeln und tut ihr nichts Böses an. 16. Zieht sogar Ehren aus den Getreidebündeln heraus und lasst sie liegen, damit sie sie auflesen kann, ohne dass ihr sie beschimpft. 17. So sammelte sie bis zum Abend auf dem Feld. Als sie dann die gesammelten Ehren ausklopfte, war es fast ein Eva Gerste. 18. Sie nahm die Gerste mit, und als sie in die Stadt kam, sah ihre Schwiegermutter, was sie gesammelt hatte. Ruth gab ihr auch das Essen, das sie übrig behalten hatte, nachdem sie satt geworden war. 19. Ihre Schwiegermutter fragte sie, wo hast du heute gesammelt und gearbeitet? Gesegnet sei der, der dich beachtet hat. Ruth erzählte ihr dann, bei wem sie gearbeitet hatte, und sagte, der Mann, bei dem ich heute gearbeitet habe, heißt Boas. 20. Da sagte Nemi zu ihrer Schwiegertochter, Jahwe segne ihn, denn er hat seine Güte den Lebenden und den Toten nicht entzogen. Dann fügte Nemi hinzu, der Mann ist unser Verwandter, er ist einer unserer Löser. 21. Ruth, die Moabiterin, sagte, er hat mir auch gesagt, bleib bei meinen Leuten, bis sie mit meiner ganzen Ernte fertig sind. 22. Nemi antwortete ihrer Schwiegertochter Ruth, das ist gut, meine Tochter. Geh mit seinen Mädchen hinaus, damit dir niemand auf einem fremden Feld etwas antun kann. 23. So blieb sie beim Ehrensammeln bei den Mädchen von Boas, bis die Gersten- und Weizenernte beendet war, danach blieb sie bei ihrer Schwiegermutter.